Wir befinden uns in Berlin 1940. Der Werkmeister Otto Quangel und seine Frau Anna bekommen die Nachricht, dass ihr Sohn im Feldzug gegen Frankreich gefallen ist. Während die Nachbarn den siegreichen Feldzug des Führers feiern, trauern die Eltern Quangel um ihren Jungen, der nicht in diesen Krieg ziehen wollte. Und von nun an ist Adolf Hitler, den auch sie 1933 gewählt haben, ihr persönlicher Feind. Für die Quangels verändert der Tod ihres einzigen Sohnes schlagartig ihr ganzes Leben. Und auch wenn Otto Quangel wie jeden Tag zur Arbeit geht, weiß er, dass er etwas unternehmen muss. Und er weiß auch schon was. Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Fallada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Tage später verlässt Quangel bereits kurz vor 9 Uhr die Wohnung, geht eilig auf die Prenzlauer Allee zu. Ihm ist eingefallen, dass er sich besser vorher solch ein Haus einmal ansieht, ob seine Idee von einem solchen Haus auch richtig ist. Sonst muss ich mir was anderes ausdenken. In der Prenzlauer Allee geht er langsamer. Sein Auge streift die Schilder an den Haustüren, als suche er etwas Bestimmtes. An einem Eckhaus sieht er die Schilder von 2 Rechtsanwälten und einem Arzt neben vielen Geschäftsschildern. Das könnte es sein. Er drückt gegen die Haustür. Sie öffnet sich sofort. Klar, kein Portier in solchen Häusern. Weshalb auch? Hier ist alles öffentlich. Hier kann jeder rein und raus. Quangel steigt langsam, die Hand am Geländer, die Stufen der Treppe empor. Eine ehemals hochherrschaftliche Treppe mit Eichenparkett, der aber vieles benutzen und Krieg jede Spur einstigen Glanzes genommen haben. Jetzt sieht sie nur schmierig und abgetreten aus. Die Läufer sind schon längst verschwunden, wahrscheinlich bei Kriegsausbruch eingezogen. Willst du wohl still sein? Wie er es erwartet hat, ist Quangel in diesem Treppenhaus kaum einmal allein. Immerzu eilen Leute an ihm vorüber, ihm entgegenkommend oder ihn überholend. Aber dazwischen kommen auch Augenblicke, da er das Treppenhaus ganz für sich hat, da alles Leben sich in die Büroräume zurückgezogen zu haben scheint. Das wäre der richtige Augenblick, es zu tun. Es ist überhaupt alles richtig, genau wie er es sich vorgestellt hat. Eilige Menschen, die einander nicht ins Gesicht sehen, schmutzige Fenster, durch die nur ein graues Tageslicht sickert, kein Portier, überhaupt niemand, der an dem anderen Interesse nimmt. In so einem Haus kriegen Sie mich nie. Quangel macht kehrt, verlässt das Haus, fährt mit der Straßenbahn in die Stadt hinein. Er wird heute vor Schichtbeginn nicht mehr nach Hause gehen, auf Kaffee und Mittagessen verzichten. Morgen ist Sonntag. Da muss alles beisammen sein. Er wird in der Innenstadt einige Einkäufe erledigen. Pfennigartikel. Ein paar Postkarten. Einen Federhalter, dazu Stahlfedern. Ein Fläschchen Tinte. Vielleicht noch ein paar ganz einfache dünne Stoffhandschuhe, die man noch ohne Bezugschein bekommt. Und diese Einkäufe wird er auf mehrere Geschäfte verteilen. Danach ein Glas Bier auf dem Alexanderplatz. Dort gibt es auch Marken frei zu essen. Was wird denn das, Vater? Ich will mal sehen, ob ich noch einen Kopf schnitzen kann. Ob ich unser Ottochen ein bisschen zurecht schnitzen kann, wie er ausgesehen hat. Sonntag bei Quangels. Der 2. Sonntag nach der Mitteilung vom Tode des Sohnes. Quangel ahnt nicht, dass an diesem Vormittag die Jüdin Rosenthal des ewigen Verstecktseins, der ewigen Angst vor Entdeckung oder Einsamkeit müde, ihre Zuflucht bei Kammergerichtsrat A.D. Fromm verlassen und sich in ihre Wohnung zurückbegeben hat. Dass einer von den Persikes sie auf der Treppe gesehen und die Gestapo benachrichtigt hat. Warte, Vater, ich will nur eben die Nadel abstricken. Ich hol die Bilder, damit du auch weißt, wie Ottochen wirklich ausgesehen hat. Ich will keine Bilder. Ich will den Otto schnitzen, wie ich ihn in mir drin habe. In meinem Kopf. Wenn ich's kann. Du kannst es. Na? Damit ist die Unterhaltung zwischen den beiden erst einmal beendet. Anna muss in die Küche und sie lässt Quangel da am Tisch, wie er langsam diesen Klotz Lindenholz zwischen seinen Fingern dreht und mit einer stillen, behutsamen Geduld Spänchen auf Spänchen von ihm abnimmt. Quangel schweigt. Auch später während des Mittagessens. Und er schweigt immer noch, als sie nach dem Abwaschen und Wegräumen von Geschirr und Töpfen sich zu ihm auf das Sofa setzt. Nun, Vater, was gibt's? Ist heute kein Nachmittagsschlaf, wie alle Sonntage? Heute ist nicht alle Sonntage. Mit alle Sonntage ist es endgültig vorbei. Quangel und seine Frau ahnen nicht, wer da draußen die Treppe hinaufgeht. Drei Mann Gestapo. Sie horchen starr, dann steht Quangel auf, geht in den Flur, lauscht lange an der Tür, legt die Kette vor, kommt dann in die Stube zurück. Wenn's klingelt, Anna, machst du nicht eher auf, als bis ich es sage. Wer soll denn klingeln, Vater? Wer soll denn zu uns kommen, seit du die Trudel weggeschickt hast? Nun sag schon, was du sagen willst. Ich will's schon sagen. Aber wenn du mich drängelst, machst es mir nur noch schwerer. Ich werde Karten schreiben, Anna. Postkarten. Ich werde nur einen Satz draufschreiben oder zwei Sätze. Mehr nicht. Aber es werden Sätze sein, mit denen die Wahrheit gesagt wird über den Führer, über den Krieg, über das, was wirklich passiert in diesem Land. Die Karten werden abgelegt in Häusern, die viel begangen sind. Dann finden sie Menschen. Manche haben vielleicht Angst und liefern die Karten ab oder zerreißen sie. Aber manche lesen sie. Das ist's, was ich mir überlegt habe, und so wird's gemacht. Der Führer hat unser Ottochen umgebracht. Der Führer ist unser Feind. Karten schreiben? Ist das nicht ein bisschen wenig, was du tun willst für unser Ottochen? Wenig oder viel, Anna. Wenn sie uns drauf kommen, wird es uns unseren Kopf kosten. Aber so leicht sollen die uns nicht kriegen. Wenn die schlau sind, wir können auch schlau sein. Schlau und vorsichtig. Vorsichtig, Anna, immer auf der Hut. Je länger wir kämpfen, umso länger werden wir wirken. Es nützt nichts, zu früh zu sterben. Wir wollen es noch erleben, dass die fallen. Wir wollen dann sagen können, wir sind auch dabei gewesen. Anna. Quangel geht wieder zum Lauschen an die Flurtür. Dann nimmt er die Decke vom Tisch, faltet sie zusammen, hängt sie sorgfältig über die Stuhllehne, schließt den alten Mahagonisekretär auf, entnimmt ihm das Fläschchen Tinte, die Postkarten, Feder und Federhalter, die Stoffhandschuhe, legt alles auf den Tisch, setzt sich. Handschuhe? Wegen der Fingerabdrücke. Du verstehst? Der erste Satz unserer ersten Karte wird lauten: Mutter, der Führer hat mir meinen Sohn ermordet. Lass mich doch schreiben, Vater. Bei mir geht das viel schneller. Deine Handschrift. Sie würden uns früher oder später durch deine Handschrift erwischen. Lass mich nur alles machen, Anna. Ich habe mir das lange genug überlegt. Das ist eine Kunstschrift. Blockschrift. Eine Art Druckbuchstaben. Aber wenn du die Buchstaben so groß machst, wirst du nicht viel heraufbekommen auf so eine Karte. Das ist mir egal. Es werden auch viele solche Karten schreiben. Eine, später vielleicht zwei Karten an einem Sonntag. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Das Morden geht weiter. Der zweite Satz. Mutter, der Führer wird auch deine Söhne ermorden. Er wird auch nicht aufhören, wenn er Trauer in jedes Haus auf der Welt gebracht hat. Mutter, der Führer wird auch deine Söhne ermorden. Der Schreibvater. Man müsste diese Karte dorthin legen, wohin Frauen kommen. Nein, bei Frauen, die einen Schreck bekommen, weiß man nie, was sie tun. Ein Mann wird solche Karte schnell in die Tasche stecken, auf der Treppe. Später wird er sie dann gründlich lesen. Außerdem, alle Männer sind Söhne von Müttern. Quangel schreibt. Plötzlich schrecken sie beide zusammen. In der Wohnung über ihnen ist Geschrei. Sie horchen, einer den anderen gespannt oder besorgt ansehend. Dann wird für Sekundenschnelle das Fenster verdunkelt, etwas Schweres scheint vorbeizustürzen und dann hören sie es schon aufschlagen auf dem Hof. Quangel reißt das Fenster auf, fährt aber zurück, als er Gepolter auf der Treppe hört. Steck du mal schnell den Kopf raus, Anna. Sieh, ob du was sehen kannst. Eine Frau fällt bei sowas weniger auf. Schrei nicht. Du sollst nicht schreien. So, mach das Fenster wieder zu. Gott, Otto, die Frau Rosenthal ist aus dem Fenster gestürzt. Sie liegt unten auf dem Hof. Zwei Männer stehen bei ihr in solchen Mänteln und der alte Persige mit seinen Bengels. Wir wissen von nichts, Anna. Haben die Rosenthal fast nie gesehen. Wenn einer kommt, wir wissen von nichts. Wir haben nichts gesehen und nichts gehört. Keiner darf uns was anmerken. Rasch räumt Quangel das Schreibzeug zurück in den Mahagonisekretär, setzt sich dann zu seiner Frau auf das Sofa. Beide schweigen. Als Quangel am folgenden Tag zur Arbeit will, erfährt er im Vorbeigehen von Kammergerichtsrat A.D. Fromm, dass die alte Frau Rosenthal vor den Persiges wegen Devisenvergehens angezeigt, sich mitten in einem ersten provisorischen, angeblich harmlosen Gestapo-Verhör losgerissen hat und in den Tod gesprungen ist. 14 Tage vergehen, bis Quangel imstande ist, die angefangene Karte fertig zu schreiben. Wann trägst du sie weg? Morgen Vormittag, bevor ich zur Arbeit gehe. Lass mich dabei sein, dieses erste Mal. Nein, gerade das erste Mal nicht. Ich muss sehen, wie das läuft. Doch, bitte. Es ist meine Karte. Es ist die Karte von der Mutter. Gut, komm mit. Aber nur bis ans Haus. Drin will ich allein sein. Ist schon recht, Otto. Was meinst du, was mit unserer Karte geschieht? Alle werden zuerst einen Schreck bekommen, wenn sie diese Karte da liegen sehen und die ersten Worte lesen. Alle haben doch heute Angst. Ja, alle. Die Finder werden Angst haben, dass sie auf der Treppe beobachtet worden sind. Sie werden die Karte schnell fortstecken und weglaufen. Oder sie legen sie auch wieder hin und verdrücken sich. Und der Nächste kommt. So wird es sein. Weil eigentlich jeder so denkt, wie es auf unserer Karte steht. Und doch nicht so denken darf, weil man gehängt werden kann für sowas. Manche werden die Karte auch sofort abgeben. An den Blockwart oder die Polizei. Nur schnell fort mit ihr. Aber auch das macht nichts. Ob in der Partei oder nicht, ob politischer Leiter oder Polizist, sie alle werden die Karte lesen. Sie wird Wirkung in ihnen tun. Und wenn sie nur die eine Wirkung tut, dass sie wieder einmal erfahren, es ist noch Widerstand da. Nicht alle folgen diesem Führer. Nein, nicht alle. Wir nicht. Und es werden mehr werden, Anna. Durch uns werden es mehr werden. Vielleicht bringen wir andere auf den Gedanken, solche Karten zu schreiben, wie ich es tue. Vielleicht werden Dutzende, Hunderte sitzen wie ich und schreiben. Wir werden Berlin mit diesen Karten überschwemmen. Wir werden den Gang der Maschinen hemmen. Wir werden die Ersten gewesen sein. Niemand wird es wissen, aber wir wissen es. Vielleicht denken schon viele so wie wir. Tausende von Männern müssen schon gefallen sein. Vielleicht gibt es schon solche Kartenschreiber. Aber das ist egal, Anna. Was geht's uns an? Wir tun dies. Ja. Auf jeden Fall werden wir die Polizei in Gang setzen, die Gestapo, die SS, die SA. Überall wird man von dem geheimnisvollen Kartenschreiber sprechen. Sie werden fahnden, verdächtigen, beobachten, Haussuchungen machen. Vergeblich. Wir schreiben weiter. Immer weiter. Vielleicht werden Sie dem Führer solche Karten vorlegen. Er selbst wird sie lesen. Wir klagen ihn an. Er wird toben. Er soll doch immer gleich toben, wenn was nicht nach seinem Willen geht. Er wird befehlen, uns zu finden. Und sie werden uns nicht finden. Er wird weiter unsere Anklagen lesen müssen. Quangel schweigt. Er denkt nach. Er sieht sich in seiner Werkstatt stehen. Wie immer im gleichen Getriebe, treibend und getrieben, den Kopf achtsam ruckweise von Maschine zu Maschine gedreht. Für die in der Fabrik, für alle, die ihn kennen, wird er immer der olle doofe Quangel bleiben, nur von seiner Arbeit besessen. In seinem Kopf aber hat er Gedanken, wie sie keiner von ihnen hat. Jeder von ihnen würde vor Angst umkommen, wenn er solche Gedanken hätte. Er aber, der dusselige olle Quangel, er hat sie. Er steht da und täuscht sie alle. Berlin SW11, Prinz-Albrecht-Straße 8, Geheime Staatspolizei, kurz Gestapo. Der politische Leiter eines Bürohauses in der Neuen Königstraße übergibt dem Kommissar Escherich, einem langen, schlenkrigen Mann mit losem, sandfarbenem Schnurrbart, hellgrauem Anzug, eine mit großer blauer Blockschrift beschriebene Postkarte. Mutter, der Führer hat mir meinen Sohn ermordet. Mutter, der Führer wird auch deine Söhne ermorden. Er wird doch nicht aufhören, wenn er Trauer in jedes Haus auf der Welt gebracht hat. Kommissar Escherich beschaut sich die Karte mit Wohlwollen. Wer, sagten Sie, hat Ihnen die Karte übergeben? Der Schauspieler Harteisen. Er hatte bei seinem Anwalt zu tun, dessen Büro sich genau in dem Haus befindet, wo Harteisen die Karte gefunden haben will. Na, der Harteisen soll bei Minister Goebbels in Ungnade sein. Die haben alle Angst. Tja, was machen wir nun mit der Karte? Mit schwerer Hand geschrieben. Ich tippe, der Verfasser ist Handarbeiter. Ein Kapediste? Oh, machen Sie doch keine Witze. Sowas und ein Kapediste. Wenn wir eine richtige Polizei hätten und die Sache wäre es wert, so wäre der Schreiber dieser Karte in 24 Stunden hinter Schloss und Riegel. Ich ließe überall in Berlin recherchieren, wem in den letzten 2-3 Wochen ein Sohn gefallen ist. Einziger Sohn, wohlgemerkt. Denn der Schreiber hat nur einen Sohn gehabt. Woran sehen Sie denn das? Ganz einfach. Im ersten Satz, wo er von sich spricht, sagt er Sohn. Im zweiten, bei den anderen, spricht er von Söhnen. Na, und auf die das dann zutrifft. Mit den Recherchen. Das können gar nicht so viel sein in Berlin. Auf die hätte ich dann mein Augenmerk und schon säße der Schreiber drin. Aber warum tun Sie es dann nicht? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, weil wir den Apparat dazu nicht haben und weil es die Sache nicht wert ist. Escherich holt einen Stadtplan aus einem Schubfach seines Schreibtisches, macht ihn an der Wand fest, steckt ein rotes Fähnchen ein, genau dort, wo das Bürohaus in der Neuen Königstraße steht. So, das ist alles, was ich im Augenblick tun kann. Aber in den nächsten Wochen werden immer mehr Fähnchen dazukommen. Und dort, wo sie am dicksten sitzen, da steckt mein Klabautermann. weil er nämlich mit der Zeit abstumpft. Und weil es ihm den weiten Weg nicht mehr lohnt wegen einer Karte. Und, was dann? Na, hören Sie es so gerne? Ich tue Ihnen den Gefallen. Volksgerichtshof und weg mit der Rübe. Ich werde an Sie denken, wenn es soweit ist. Ich werde nicht vergessen, dass Sie mir die erste Meldung gebracht haben und wenn ich den Kerl gefasst habe, schicke ich Ihnen eine Einladungskarte für die Hinrichtung. Nee, danke, wirklich. So war das nicht gemeint. Ja, natürlich war es so gemeint. Warum genieren Sie sich denn vor mir? Vor mir braucht sich kein Mensch zu genieren. Ich weiß doch, was mit dem Menschen los ist. Wenn wir hier das nicht wüssten, wer soll's denn sonst wissen? Nicht mal der liebe Gott. Also abgemacht? Ich schicke Ihnen eine Karte zur Hinrichtung, Herr Littler. Herr Littler, und vergessen Sie es auch nicht. Ein halbes Jahr später. Ich dachte so. Führer, Befehl, wir folgen. Als ersten Satz. Ja, das ist gut. Wie eine Hammelherde folgen wir. Der Schreib. Führer, Befehl. Das sonntägliche Schreiben der Postkarten ist den beiden Quangels bereits zur Gewohnheit geworden. Sie erleben die schönsten Stunden der Woche, wenn sie so beisammen sitzen, sie in der Sofaecke mit irgendeiner Flick- oder Stopfarbeit beschäftigt, er steif auf dem Stuhl am Tisch, den Federhalter in der großen Hand, langsam Wort für Wort hinmalend. Wir sind eine Herde Schafe geworden, die unser Führer auf die Schlachtbank treiben darf. Auf jede Schlachtbank. Jede, das ist wichtig. Und der nächste Satz könnte sein, wir haben das Denken aufgegeben. Langsam, langsam. So schnell kann ich nicht. Beide Quangels zweifeln nicht einen Augenblick daran, dass ihre Karten jetzt in den Betrieben heimlich von Hand zu Hand gehen. Höchstens jede fünfte oder sechste Karte, so glauben sie, fällt in die Hände der Polizei. Die beiden Alten arbeiten in schönster Gemeinsamkeit. Und diese tiefe innere Gemeinsamkeit, die sie nach so langer Ehe jetzt erst kennenlernen, ist ihnen zu einem großen Glück geworden, das über die ganze Woche hin sein Licht ausstrahlt. Wie hast du vorhin gesagt? Wir haben das Denken aufgegeben. Sieh nach. Es ist das erste Mal, dass die Quangels bei ihrer sonntäglichen Schreiberei gestört werden. Aber es gibt nicht die geringste Aufregung und Verwirrung. Wie viele Male schon besprochen, schleicht Anna leise an die Flurtür, um, ehe sie öffnet, durch das Guckloch zu spähen. Unterdessen räumt Quangel das Schreibzeug fort, legt die angefangene Karte in ein Radiobastelbuch seines gefallenen Sohnes. Die beiden Besucher sind Annas Bruder, vor kurzem erst nach Berlin Kriegsdienst verpflichtet, und seine Frau. Die vier haben einen schönen Nachmittag miteinander. So kommt es, dass die Quangels die angefangene Karte in dem Radiobastelbuch vergessen. Kommissar Escherich, seinen sandfarbenen Schnurrbart streichend, steht vor dem Stadtplan Berlins, auf dem er mit roten Fähnchen die Fundpunkte von 44 immer mit den gleichen großen blauen Blockschrift beschriebenen Postkarten markiert hat. Der Kommissar steht und denkt, selbst als die Tür geht und sein Vorgesetzter, der SS-Obergruppenführer Prall, hereinkommt. Herr Littler, Escherich. Nun, gibt's Fortschritte? Sind Sie endlich ein bisschen weiter? Tja, nach der Verbreitung der Fundpunkte zu schließen, muss der Kartenschreiber irgendwo nördlich vom Alexanderplatz sitzen. Da sind die meisten Vorkommen. Aber auch Osten und Zentrum sind ganz gut bepflastert. Der Süden gar nicht. Im Westen, hier etwas südlich vom Nollendorfplatz, sind zwei Vorkommen. Da muss er irgendwie gelegentlich zu tun haben. Also gut Deutsch, aus Ihrer Fähnchensteckerei lässt sich noch gar nichts sagen. Tja, damit kommen wir keinen Schritt weiter. Abwarten. Ein halbes Jahr später, wenn mein Klabautermann bis dahin keinen anderen Schwupper macht, wird diese Fähnchensteckerei schon viel mehr Aufschluss geben. Halbes Jahr, Sie sind ja prächtig, Escherich. Ein halbes Jahr wollen Sie dieses Schwein noch wühlen und grunzen lassen und nichts tun, als in aller Gemütsruhe Ihre Fähnchen einpieken. Bei unserer Arbeit muss man Geduld haben, Herr Obergruppenführer. Das ist wie wenn Sie auf dem Anstand sitzen und auf den Bock warten. Sie müssen eben warten. Ehe er kommt, können Sie nicht schießen. Aber wenn er kommt, da schieße ich. Verlassen Sie sich drauf. Ich höre immer zu Geduld, Escherich. Ja, glauben Sie denn, die Herren über uns haben so viel Geduld? Nicht mehr lange und Sie fragen mich, na und, noch nicht gefasst? Warum noch nicht gefasst? Was tut ihr eigentlich? Fähnchen pieken und Daumen drehen, antworte ich. Und dann kriege ich meinen reingewirkt und den Befehl, den Mann in 2 Wochen zu fassen. Und dann würgen Sie mir einen rein, Herr Obergruppenführer, und geben mir den dienstlichen Befehl, den Mann in 1 Woche zu fassen. Grinsen Sie nicht so albern, Escherich. Über so einen Fall, wenn der zum Beispiel dem Himmler zu Ohren kommt, kann man sich die schönste Karriere verpfuschen. Und vielleicht denken wir beide im KZ Sachsenhausen eines Tages noch trübselig darüber nach, wie schön doch die Zeiten waren, als wir noch rote Fähnchen einpieken durften. Die sollen uns doch einen besseren Weg vorschlagen, die Klugscheiße. Wie man an meinen Klappautermann rankommt. Aber natürlich wissen die auch keinen. Escherich, bedenken Sie, wenn 44 von diesen Hetzpostkarten bei uns eingetrudelt sind. So heißt das, mindestens ebenso viel, vielleicht aber über 100 Karten laufen heute in Berlin um. Sehen Unzufriedenheit, stiften Sabotage. Das kann man doch nicht ruhig mit ansehen. Der Mann ist nie beim Ablegen seiner Karten beobachtet worden? Nie. Und kein Verdacht geäußert in den Häusern, wo die Karten aufgefunden wurden? Verdacht gibt's heute überall. Aber es steckt nirgends mehr dahinter als ein bisschen Wut auf den Nachbarn, Spitzeltum, Denunziantenfieber. Oh nein, daher kommt keine Spur. Und die Auffinder selbst, alle unverdächtig. Unverdächtig? Oh Gott, Herr Obergruppenführer, unverdächtig ist heutzutage keiner. Aber mit dem Schreiber der Karten hat keiner was zu tun. Eine harte Nuss, Escherich. Hart für uns beide. Na, martern Sie Ihr Köpfchen mal ein bisschen. Vielleicht fällt Ihnen doch noch was Besseres ein als diese blöde Warterei. Herr Littler, Escherich. Herr Littler, Herr Obergruppenführer. Allein geblieben steht Kommissar Escherich noch eine Weile vor dem Stadtplan mit den Fähnchen, gedankenvoll den hellen Schnurrbart streichend. Er muss diesen Mann finden, der ihm allwöchentlich mit der Regelmäßigkeit einer Maschine 2, 3 Postkarten auf den Schreibtisch sendet. Der sich so schonungslos und doch so vorsichtig, so klug berechnend in einen fast aussichtslosen Kampf gestürzt hat. Tage später sitzt Escherich an seinem Schreibtisch und isst langsam und gedankenvoll seine Frühstücksstollen. Ja, ich höre. Hier Polizeirevier Frankfurter Allee, Kriminalassistent Schröder. Spreche ich mit Kommissar Escherich? Am Apparat, was gibt's? Schnell ein bisschen. Wir haben mit ziemlicher Sicherheit diesen Kartenschreiber gefasst. Bei der Verteilung? Nahezu. Ach so. Der leugnet natürlich. Ja, aber... Wo haben Sie ihn? Noch bei uns auf dem Revier. Behalten Sie ihn dort. Ich bin mit meinem Wagen in 10 Minuten bei Ihnen und nicht weiter vernehmen. Den Mann in Ruhe lassen. Ich will selber mit ihm sprechen, verstanden? Zu Befehl, Herr Kommissar. Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Fallada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Dramaturgie: Peter Goslicki. Die Personen und ihre Darsteller waren: Otto Quangel, Günther Naumann, Anna Quangel, Gudrun Ritter, Escherich, Hans-Peter Minetti, Prall, Wolfgang Dehler. Der Erzähler war Gunther Schoß. Schnitt Andreas Meinitzberger, Ton Wolfgang Masthof. Musik Wolfgang Schor, Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Werner Grunow.